definiere deine Kunst, bla bla bla. Ja, ich weiß schon, ein wundervolles Thema. Für mich oder die Gamer? Für mich oder die Gamer? Definiere dich und deine Kunst. Kunst, Kunst, Kunst. Definiere dich und deine Kunst. Mach mal den Punkt, Punkt, Punkt. Ist das ein Stillleben? Nee, ich hab zu viele wirre Ideen. Das hätte zu viel Bewegung. Außerdem bleibt ein System und Ordnung ein recht großes Sorgenkind-Problem. Die Orchideen verwelken in der Vase, bevor ich das Stillleben ordentlich gestellt habe. In wochenlanger Arbeit, ja, das Thema mal Arbeit ist penetranter. Das ist penetranter. Definiere dich und deine Kunst. Manch einer würde sagen, nehm doch Kunstblumen, Junge. Dem sag ich, in meinen Venen fließt aber kein Kunstblut, Junge. Definiere dich und deine Kunst, Kunst, Kunst, Kunst. Definiere dich und deine Kunst, mach mal einen Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Mach mal einen Punkt, Punkt, Punkt. Definierst du es als Plastik? Na, du kennst das vielleicht, du machst etwas mit deiner Taktik. Schach spielen, essen, kochen, wach liegen, Games zocken. Du interagierst mit Material, das doch gewissen Gesetzen folgt. Du weißt schon, wenn du das so und so machst, passiert meistens das so und so krass. Und beißt dir in den Arsch danach, weil du eigentlich wusstest, dass der Zug beim Schach, Wurst bei vegan, Kaffee beim Schlafen oder Absturz nach Absturz weiter keinen Sinn macht. Ja, Plastik trifft in etwa den Nagel auf den Kopf, yep. Ich denk, mischt drastisch rein ins Material hinein. Wie es reißt, bricht oder trocknet. Ist es hart oder weich, Holz oder Stein, Gold oder Eisen, Asche reinigt Silber. Kohle ist ein Filter und der Beamer plus Konsole plus recht großes Sofa zieht Leute an wie besseres Pep oder betäubendes Coca. Gerade hier im Hinterland, in der zum Geschlafen geschlagenen Wildnis, arbeitet man mit Drogen aller Art plastisch und taktisch, die Dinge in der Hand habend. Okay, also wenn Drogen eine Rolle spielen, definier doch mal das Rollenspiel. Was für Drogen sind das und wie man sie bezieht? Und wie toll sind sie? Definiere. Ein interessantes Thema, die herkömmlichen gebräuchlichsten, illegal oder legal, kennt man durchs Hören sagen fast jeder Tester, in jedem Nest, ja. Yeah. Zuvor etwas zur Veranlagung der angeborenen Wahrnehmung von den Dingen, die andere profan wahrnehmen und im sozialen Netz nicht mal ansprechend bekanntgebend. Im Gewebe des Gelaberts hört man Wortfetzen, die sich ins Ohr brennen. Manche werden euphorisch, wissen Kafkaesken, brachial. Wenn du sie bei Kopf oder Zahl oder Schere, Stein, Papier nicht gewinnen lässt, gönn es dir jetzt. Definiere dich und deine Kunst. So sind die Menschen halt im Hier und Jetzt. Ihre Gefühle sind nicht Plastik, nur die Quintessenz landet als Nachtisch auf dem gedeckten Tablet. Aufgetischt und backfrisch, Plastik dargestellt wie ein Stillleben eines Malers. Zwischen Kunstblut und Kunstblumen und dazwischen im Licht und Schatten. Zwischen Skalpellen, Cuttermessern, Spaltenpfeilen und Stemmeisen, einem heißen Luftföhn und einem Steifsteinen. Ein reimender Mensch, der die Kunst beschreibt. Der zum Pfeilen brennt. Meine Kunst macht kein Geld, Mann. Doch ist mehr wert als ein Fernsehprogramm, weil da keine Werbung drin steckt, keine Gamer und kein Brainwashington meine Fährten liest und die Finger danach ausstreckt. Yep, sie leckt sich über die Lippen. Ich hol die Kettensäge und fange an zu rippen. Von tief in den Arsch bis zum niedlichen Titten, ja. Und das war's erstmal. Wie bei Geese of War. Definiere deine Kunst. Bla, bla, bla. Bla bla bla. Ja, ich weiß schon, wundervolles Thema. Für mich oder die GEMA. Definiere dich und deine Kunst. Kunst, Kunst, Kunst. Definiere dich und deine Kunst. Mach einen Punkt, Punkt, Punkt. Ist das ein Stillleben? Nee, ich hab zu viele wirre Ideen. Punkt, Punkt, Punkt. Und du willst wissen, wie es damals war? Ja, mit Kunst. Ich hatte Stunk, Stunk, Stunk und zwar so in etwa. Zufriedenheit haben manche scheinbar literweise. Ich schaffe kiloweise Zettel mit nem Minuszeichen. Das Bier wird warm und das Eis schmilzt in der Sonne. Ich habe keine Zeit zum Baden, meinem Frisbee-Spielen zu kommen. Meine Firma braucht mich morgens, abends und am Wochenende. Meine Stirn legt sich in Zogenfalten, als wär ich Tom Hanks. Und dazwischen noch auf Knopfdruck vor dem Chef zu salutieren. Doch ich war jung, jung, jung. Und auf Knopfdruck vor dem Jazz zu salutieren, wie ein Stoffhund zu bellen und brav zu barrieren. Wenn er pfeift, kommst du schneller als ein fliegendes Schiff und bringst den Frisbee gleich mit. Ey, das war kein Leben damals. Jetzt geht's mir gut, ich kann meinen Scheiß machen und bin zufrieden, verdammt nochmal.